Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Tobias Stephan, auch bekannt als Xtra Tobi. Ich unterhalte mich jetzt mit Net Nerd bzw. Daniel Schwert MDL. Der Hintergrund ist eine Nachricht, die uns alle heute Morgen ereilt hat. Vielleicht magst du mal eben kurz zusammenfassen, was da Kurioses passiert ist. Ja, gestern Abend ging das eigentlich schon los. Und zwar wurde berichtet, dass ein Vergewaltigungsopfer, ein mutmaßliches, in Köln in katholischen Krankenhäusern keine Aufnahme gefunden hat. Und zwar ist Folgendes geschehen. Das war also eine junge Frau, die auf einer Party war, die vermutlich mit K.O.-Tropfen betäubt worden ist und sich am Folgetag auf einer Parkbank wiederfand. Und dann wohl zu einer Ärztin gegangen ist. Und diese Ärztin hat bei verschiedenen Kölner Krankenhäusern angerufen, weil sie nämlich eine Beweissicherung durchführen lassen wollte. Es ist ja so, dass man sich vorstellen muss, dass bei Vergewaltigungsopfern halt versucht wird, biologische Spuren halt sicherzustellen, um halt gegebenenfalls Beweise zu haben für eine Vergewaltigung. Und die ist, also diese Ärztin, die dieses Telefonat geführt hat, ist von den Krankenhäusern zurückgewiesen worden mit dem Hinweis, diese Krankenhäuser, weil katholisch, könnten also keine diese Schwangerschaftsabbruchberatungen durchführen und könnten auch keine Pille danach verschreiben, weil das ja nun den ethischen Vorstellungen der katholischen Kirche widerspricht. Es wurde zwar dann darauf hingewiesen, dass es da gar nicht um die Pille danach ging, weil die Ärztin offenbar diesem Vergewaltigungsopfer die schon verschrieben hatte, aber am Telefon berief man sich also darauf, dass da entsprechende Richtlinien seitens des Krankenhauses bestünden. Das ist also passiert. Das hat uns natürlich alle erheblich aufgebracht, weil wir ja nun der Meinung sind, dass ein Vergewaltigungsopfer auf jeden Fall ja eine erste Hilfe bekommen muss, dass auch diese Sicherstellung der Beweismittel dazu gehört, denn das muss ja möglichst bald passieren, bevor die Spuren irgendwie verloren sind. Natürlich muss der Frau auch psychologisch und medizinisch geholfen werden, soweit das geht. Das bedeutet, diese Dame soll also zwei Krankenhäuser angefahren haben. Es waren beides mal katholische Häuser und beide Häuser haben die Hilfe verweigert. Also die Grundversorgung hat nicht zur Verfügung gestanden. Offenbar ist das telefonisch geschehen. Die Absagen kamen also telefonisch. Aber nichtsdestotrotz haben die Krankenhäuser sie verweigert, ja. Gibt es denn da bereits eine Stellungnahme? Die Krankenhäuser haben sich entschuldigt. Das ist jetzt in der Presseerklärung und Pressemitteilung heute geschehen. Die sagen also, so eine Richtlinie in dieser Art gäbe es nicht bei ihnen. Das müsste also sich auf ein Kommunikationsproblem beziehen. Und sie wollen diese Sache untersuchen. Nichtsdestotrotz ist ja bekannt, dass diese Pille danach sie auf keinen Fall bekommen hätte. Aber selbstverständlich hätte diese Erstuntersuchung und diese Sicherstellung der Beweise eigentlich stattfinden müssen. Also das ist auch das Krankenhaus, dass es also auch diesbezüglich keine Vorgaben gäbe. Nichtsdestotrotz, so verstand ich jetzt die behandelnde Ärztin in dem Interview, hat sich der Ansprechpartner am Telefon so sinngemäß so geäußert, dass man auch vergewaltigtes Opfer gar nicht aufnehmen würde, sozusagen zu diesen Zwecken. Und da bestand wohl offenbar eine große Unsicherheit, ob man das dürfe. Diese medizinische Untersuchung, diese Sicherstellung der Beweismittel überhaupt machen dürfe. Also es deutet schon darauf hin, dass da offenbar ein Problem, ein generelles Problem mit besteht. Und das wollen wir gerne adressieren. Was können denn jetzt die 20 Piraten da tun? Nun, das ist jetzt natürlich diffizil insofern, als dass wir ja nur an die Landesregierung Aufforderungen machen können. Also wir wollen von der Landesregierung zum einen ein klares Bekenntnis dazu haben, dass auf jeden Fall Vergewaltigungsopfern unbedingt Hilfe zukommen muss. Also wir haben jetzt hier einen Fall, der dokumentiert ist, aber das Das scheint ja offenbar, wenn sich ein Krankenhaus bemüßigt fühlt, dafür eine Regel aufzustellen, jetzt kein Einzelfall zu sein. Wir wollen natürlich, dass das Vergewaltigungsopfer auf jeden Fall all die Hilfe bekommen, die sie benötigen, jetzt unabhängig davon, ob es sich um einen medizinischen Notfall handelt. Auf jeden Fall befand die Frau sich in einer Notlage und da finde ich, es ist einfach unverantwortlich und menschenverachtend, wenn man solchen Opfern dann nicht hilft. Also wir wollen von der Landesregierung ein klares Bekenntnis dazu. Wir wollen auch erfahren, ob solche Fälle bekannt sind und wenn ja, wie viele. Ja, und dann stellt man natürlich auch grundsätzlich die Frage, wir haben es hier mit katholischen Krankenhäusern zu tun, die ja nun mit erheblichen Steuermitteln gefördert werden. Die stehen unter katholischer Trägerschaft, aber sie sollten eigentlich, so sie denn mit Steuermitteln gefördert werden, selbstverständlich keinem Steuerzahler irgendwie nicht zur Verfügung stehen. Deswegen kann man auch ruhig mal die Frage stellen, mit welchen Summen werden denn diese katholischen Krankenhäuser gefördert und welche Einflussmöglichkeiten bestehen jetzt überhaupt auf diese Krankenhäuser? Jetzt könnte man ja auch Mitarbeiter eines solchen Hauses befragen. Wie sieht es denn da in der Praxis aus? Was hält denn der Arzt davon oder wer auch immer noch an solchen Dingen beteiligt ist? Wie können denn da Mitarbeiter eine Rolle spielen? Ja, das ist sehr kritisch zu sehen, denn als religiöser Betrieb, sage ich mal, haben kirchliche Betriebe gewisse Sonderrechte, was zum Beispiel Kündigungsschutz und Auswahl ihrer Mitarbeiter und sowas angeht. Also es ist tatsächlich für Mitarbeiter eines katholischen Krankenhauses oder eines katholischen Betriebes ein Problem, wenn sie sich da äußern, dann kann die Kirche sie tatsächlich relativ einfach feuern, weil an die tatsächlich andere Maßstäbe gelegt werden wie an normale Betriebe. Das heißt zum Beispiel, ganz bekannter Fall von Erzieherinnen, die unverheiratet zusammenlebten und dann aus einem kirchlichen Kindergarten rausgeflogen sind. Das ist also tatsächlich so, dass den kirchlichen Trägern ein sehr weiter Ermessensspielraum eingeräumt wird, was die eigenen Glauben und Moralsätze angeht. Und die dürfen die in einem sehr hohen Maße eben auch gegenüber ihren Mitarbeitern verlangen. Insofern begibt sich jeder Mitarbeiter eines solchen Betriebes in Gefahr, wenn er zum Beispiel offen die Kirche kritisieren würde oder zum Beispiel offen für Schwangerschaftsabbrüche werben würde oder solche Sachen dieser Art. Das wäre tatsächlich fristlose Kündigungsgrund. Und deswegen wird es wahrscheinlich schwierig sein, da offene Antworten von Mitarbeitern zu bekommen. Ja, das wäre ja ein eigenes Thema für die Piraten, was die Meinungsfreiheit angeht. Das ist ganz richtig so. Auch unter dem Stichpunkt der Trennung zwischen Kirche und Staat ist das höchst kritisch zu sehen. Wie kann es sein, dass ein Unternehmen, welches ja hochgradig mit öffentlichen Mitteln unterstützt wird, so weitreichende Einschränkungen den normalen, Arbeitnehmerrechten ausüben darf. Also wenn es jetzt ein Unternehmen wäre, was wirklich rein kirchlich wäre, also völlig vom Staat getrennt, dann mag das noch angehen, aber hier sehe ich dann echt eine Verantwortung auch seitens des Staates, da sicherzustellen, dass da diese religiösen Aspekte nicht so stark überwiegen. Nun, aber das ist ein Fass, das kann man jetzt in dem Fall, wollten wir das noch nicht in Anführungsstrichen aufmachen, weil das auch dem Opfer dieses Falles jetzt nicht gerecht wird, sondern geht es erstmal nur um diese Klärung der Situation und die Sicherstellung, dass sowas nicht mehr passiert in Zukunft. Aber in weiterer Zukunft ist das natürlich alles auch in Frage zu stellen. Wir haben auch eine kleine Anfrage gestellt, wo wir also eben jetzt auch diese Zahlen herausfinden wollen, um halt mal zu erfahren, Transparenz zu bekommen, inwieweit denn diese Betriebe jetzt mit staatlichen Mitteln unterstützt werden und ob man das nicht vielleicht mal tatsächlich in Frage stellt. Na, da habt ihr denn jetzt ein bisschen was zu tun. Ich denke eben, eure Priorität wird darauf liegen, dem Opfer da gerecht zu werden. Deswegen würde ich sagen, Daniel, vielen Dank fürs Gespräch und ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Sehr gerne, vielen Dank, dir auch. Tschüss. Tschüss. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.